1546-47. Die große Maya-Revolte. Koalition von 6 Provinzen des Izaa-Gebietes: Cochuach, Tases, Chiquinchel, Sotuta, Uaimil-Chetumal und Chakan, der Region um Mérida. Zur restlosen Vertreibung der Eindringlinge. Gemeinsame Erhebung in der Vollmondnacht auf den 8. November 46. Das Maya-Datum 5 Kimi 19 Schul. Kimi gleich Tod, Schul gleich Ende. Die Spanier auf ihren Encomiendas verstreut mit der Tributkollekte beschäftigt. Nichts soll übrig bleiben von dem, was mit den Spaniern zu tun hat. Vernichten mit Stumpf und Stiel. Die Spanier, die Maya der Spanier, die Tiere der Spanier, die Pflanzen, die Dinge. Der Adelantado, sichtlich gealtert, kommt mit Frau Beatrice, um eine friedliche Kolonie zu übernehmen, etwas zu früh mit dem Schiff in Campeche an. März 47 haben die Spanier, nicht die Maya, Tabula Rasa gemacht. Den letzten Widerstand zerschlagen. 2000 Maya zu Sklaven gemacht, Männer, Frauen, Kinder. Der Adelantado stellt die Hauptschuldigen vor Gericht. Auch der Chilam Anbal, der behauptete, der Sohn Gottes zu sein, wurde hingerichtet. Dann versammelt der Adelantado die Kaziken des Landes in Mérida. An die Krone schrieb er: So gab ich den Kaziken Vertrauen und sie brachten die Bevölkerung wieder in die Dörfer zurück. 1,5 Jahre beanspruchten diese Maßnahmen, weil das Land ganz entvölkert war. Montejo schrieb Despoblado und teilte seinem König mit, weggelaufen seien die Leute zuerst aus den Städten und Dörfern. Montejo dachte an Poblaciones, feste Orte mit einer bestimmten Gruppe von Einwohnern, nicht an Population, die Bevölkerungsdichte eines Raumes. Als Conquistador hatte er den Auftrag, auch Poblador zu sein, Gründer von Ortschaften, Städten. Poblar, das heißt Anlegen von Siedlungen und Pflanzungen, Gründung und Bau von Städten mit benennbarer, kontrollierbarer Einwohnerschaft. Aber Yucatan war verwüstet. Yucatan muss verwüstet gewesen sein. Und die Verwüstung ging weiter. Diego de Landa schildert ausführlich die Gräueltaten der Pachecos und was die Spanier bei der Befriedung anrichteten. Er und seine Ordensgenossen haben mit ihren Maßnahmen zur Zwangschristianisierung der Maya zur weiteren Verwüstung des Landes erheblich beigetragen. Auch das eine Form des Poblar, der Herstellung kontrollierbarer Poblaciones. Die Männer vom Orden des heiligen Francisco de Assis trieben die Eingeborenen aus ihren angestammten Siedlungen und von ihren Maiskulturen fort, brannten die Städte nieder und konzentrierten die Indianer um zentrale Klosteranlagen, die von den Umgesiedelten erbaut zu werden hatten. Ein Vergleich von Aussagen der Spanier bei ihrer Ankunft, der Tributliste von 1549 und der Relaciones von 1579 vermittelt eine ungefähre Vorstellung vom Ausmaß der Zerstörungen. Cozumel wird noch von Cortés als volkreich beschrieben, zählt in der Tributliste 220 Haushalte auf, von denen 30 Jahre später nur noch 20 existieren. Das beste Beispiel ist Chauhuaca. Als Montejo sich 1527 dort aufhält, berichtet er von 3000 Steinhäusern. 1543 hält sich El Mosso dort auf und erzählt noch von 1000. 1549 gibt es 200 Tributzahlende und nach der Vertreibung der Einwohner durch die Mönche nach Tisimin bleiben 1579 dem Encomendero noch 13. Im Distrikt der Kupul findet sich 1579 meist nur die Bemerkung, auf weniger als die Hälfte reduziert. Die 5 Territorien des Nordostens, Ecap, Cozumel, Cochuach, Chauhuaca, Tases, werden in der Tributliste von 1549 mit insgesamt 3.365 Haushalten aufgeführt. 1579 gab es nur noch 633. Über die beiden großen Regionen im Südosten, Uaimil und Chetumal, die 1543-44 der Eroberung durch die Pachecos so heftigen und konsequenten Widerstand entgegengesetzt hatten, fehlt sowohl 1549 wie 1579 jede Angabe. Den Kolonisatoren ist es nicht gelungen, den Südosten und auch den Osten je wirksam zu pazifizieren.